1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis, Manuel? Wohnzimmer! Wieso seid ihr hier und nicht im Bad? Ihr solltet das doch renovieren! Fertig! Ich hab das Bad mit iPads gefliest! Bitte? Warum nicht mit Kacheln? Ich kenne mich mit iPads besser aus als mit Kacheln. Aber was soll eigentlich das ganze Grünzeug hier? Das ist Lauch. Du hast gesagt, ich soll mich um den Duschschlauch kümmern. Ich sagte Duschschlauch. Ach so, ihr Spanierin nuschelt immer so. Ich hab den Boiler woanders hingehängt. Steig mal in die Duschwanne. Okay. Au, ich hab mir fies den Kopf gestoßen. Genau, deswegen heißt das ja auch Boiler. Wortwitzen hier eigentlich irgendwas gemacht? Na klar, wir haben einen Wassersparmodus installiert. Auf dem Bildschirm hier läuft Fuck You Goethe 2. Da will man sofort wieder raus aus der Dusche. Probier mal aus. Elias Mbarek, der ist so sexy. Ich bleib den ganzen Tag unter der Dusche. Fuck. Sie, kann ich mit unter die Dusche? Oh, das kenne ich ja gar nicht von dir. Ich liebe nämlich auch Elias Mbarek. Der ist immer so funny. Hahaha. Yeah, funny. Yeah. Alter! Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Kunstrasenmäher. Tag, Herr Braunschweig. Ah, ihr habt das Bad renoviert. Da habe ich was Unverzichtbares für euch. Ein Medizinschrank mit rostigen Tuben und verstaubten Tabletten? Genau. Die Fachbezeichnung ist der klebrige Kasten mit angebrochenem Zeug gegen Sachen, die man nie wieder haben wird. Ein Must-Have. Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.